Manchmal fühle ich mich durch den Fame isoliert und krieg erst dann Ruhe im Kopf, wenn ich das Haze inhaliere. Eine Lady will Backstage mit zu mir. Ich zieh die Ray-Ban-Brille auf, sie wird straight ignoriert und sie fragt, komm ich rüber wie ne Bitch? Nein, Baby, chill, doch wenn ich dich nicht fühl, dann fühl ich dich halt nicht. Freunde von damals, heute machen sie auf Bruder. Ich spüre die Schlangen im Nacken wie Medusa. Sie sagen, du hast uns vergessen, seit du König bist. Doch ist es schwer, sein Brot zu teilen, wenn es zu viele Vögel gibt. Dass ich manche enttäuscht hab, ist möglich, Bitch, das stört mich nicht, weil Freundschaft plus Business meistens tödlich ist wie ein Löwenbiss. Und kaum bist du mal schwach, nutzt dich jeder aus. Ey, yo, sterben ist ne einsame Sache, doch Leben auch. Ich zieh am Blunt, löst die Sorgen auf in Rauch. Und die Skyline meiner Stadt taucht im Morgengrauen auf. Warum sehen wir Glück als Selbstverständlichkeit? Vergessen, dass die Welt vergänglich bleibt. Warum wenden wir uns Gott nur zu bei Unheil und Verzweiflung, statt zu danken für Gesundheit oder Reichtum? Warum sehe ich Menschen ohne Chance im Leben? Warum sehe ich Menschen, die wie Bonzen leben? Die leben, als würd's für sie im Jenseits ein Konto geben. Und warum hab ich keine Konkurrenz? Die Fläche meiner Rolex reflektiert den hellen Schein des Mondes. Sinnloser Luxus, der verwelkt wie eine Rose. Doch wir leben blind, tun alles für Reichtum oder Fame, aber nehmen uns nicht mal 5 Minuten Zeit für ein Gebet. Warum lassen wir die Seele verkümmern? Draußen ist Ablenkung, doch sind wir allein, spüren wir die Leere im Innern. Betäuben sie, rollen das Weed in das Blättchen, zurücklehnen, anzünden, ziehen und vergessen. Schnelle Karren, Geld, Macht und Erfolg, alles cool, doch wahres Glück im Innern hast du nur mit Selbstachtung und Stolz. Und durch die Touren hab ich noch was gecheckt, dass auch in Frauen manchmal etwas Bosshaftes steckt. Doch warum träumt die Ho von Jet Set Life und Plastikwelt, wenn sie doch von mir nichts kriegt, außer harten Sex und etwas Taxigeld? Warum fällt es schwer nach Gigs das Rapper-Image abzustellen, weil du plötzlich einsam bist im Backstage, wenn die Maske fällt? Warum sehen wir Glück als Selbstverständlichkeit, vergessen, dass die Welt vergänglich bleibt? Warum wenden wir uns Gott nur zu bei Unheil und Verzweiflung, statt zu danken für Gesundheit oder Reichtum? Warum sehe ich Menschen ohne Chance im Leben? Warum sehe ich Menschen, die wie Bonzen leben? Die leben, als würd's für sie im Jenseits ein Konto geben. Und warum hab ich keine Konkurrenz? Und die Jahre gehen ins Land. Die Rolex Gold, der Porsche schwarz, die Haare meiner Mom waren mal braun, jetzt sind sie grau. Und ich schwör für jede Sorgenfalte, die ich dir machte, Mama, kauf ich dir ein Haus. Denn wir kamen von ganz unten, kamen aus dem Dunkeln auf das Licht zu, am Ende von dem Tunnel. Ich park den Wagen vor dem Haus und die ersten Vögel zwitschern beim Morgengrauen.